Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama 137. Da sind wir wieder in gewohnter Lautstärke. Hallo Thomas, auch du bist heute wieder da. Guten Abend. Ja genau, guten Abend. Bei euch ist alles in Ordnung, es gab keine Unfälle? Nein, es gab keine Unfälle, keine Anschläge, alles gut. Gut. Wie läuft, wie ist bei dir so? Ja, hier gab es mehrere Anschläge, aber ich habe alles überstanden. Ja, das ist doch die Hauptsache. Ja, wir sind heute wieder zum fröhlichen Wrestling-Talk. Aber die Woche, weil ich ja in dienstlich unterwegs war, die meiste Zeit, und ich habe auch am Freitag relativ lange im Büro sitzen müssen, deshalb habe ich diese Woche nur Tough Enough und Ultimate Fighter gesehen. Raw und SmackDown habe ich nicht gesehen. Ich werde also diese Woche nicht viel beitragen können. Ja, das geht mir genauso. Ich habe Raw, habe ich vorhin im Zug im Main Event abgebrochen. Tough Enough habe ich nicht gesehen. Friday Night SmackDown habe ich auch nicht gesehen. Es wird also eine sehr spaßige Ausgabe heute. Du hast Tough Enough nicht gesehen? Nein, leider nicht. Noch nicht. Also ich werde es natürlich noch nachholen. Alles. Und du hast Raw was im Zug vom Main Event oder was? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, ich habe im Main Event abgebrochen auf der Rückfahrt. Wo wart ihr denn? Düsseldorf. Ach, ihr wart auch da bei der Veranstaltung? Ich dachte, ihr guckt das im Fernsehen. Nein. Ich wusste, dass ihr zu dem Lena-Konzert geht, aber ich wusste nicht, dass ihr auch zu dem Grand Prix selber geht. Natürlich, das wäre dann ein Thema, was wir heute noch besprechen könnten. Ja, das ist ja schon mal interessant, weil wart ihr damit, wer war alles da? Die drei, die Standardformation. Gut, dann weiß ich Bescheid. Und ist denn Mira nicht vorher eingeschlafen, weil das ging ja furchtbar lang? Es ist ein bisschen schwer, da live einzuschlafen, ne? Das ist so eine Sache. Weil das sehr laut ist, gut. Mach mal erstmal dein normales Programm und dann kommen wir noch zu Lagenberichterstattung. Ja, mein verstehe ich das erst überhaupt mit deiner E-Mail. Ich dachte, was meint der denn mit Live-Berichterstattung, wenn das ein Tag später ist? Das ist doch nicht live. Ich dachte, das ist ja alles mysteriös, aber ich bin davon ausgegangen, dass ihr das im Fernsehen guckt. Ich wusste gar nicht, dass ihr da Karten für geholt habt. Ich weiß, dass ihr mal erzählt hattet, dass ihr nach Karten geguckt habt, aber dass ihr wirklich welche gekauft habt, das wusste ich gar nicht. Tja. Das ist ja mal interessant. Ja, das war auch alles sehr kurzfristig. So, dann unser normales Programm. Sag mir mal erstmal, was ihr für die Karten bezahlt habt. Etwas mehr, da wir die von einem Anbieter gekauft haben. Ihr habt die über eBay gekauft? Nicht über eBay, über einen anderen Kartenanbieter. Sowas in der Art wie Amazon, nur halt für Tickets. Mhm. Und was habt ihr bezahlt? Insgesamt, oh Gott, also die normal kosteten die Karten 89. Ich glaube, wir haben da jetzt 120 pro Ticket. So um die, ja. So, lass uns mal zu Raw übergehen, soweit wir das denn gesehen haben oder nicht gesehen haben. Ja. Es war nicht die interessanteste Sendung, soweit können wir das schon mal sagen. Ansonsten hätte ich das auch nicht abgebrochen. Das haben wir ja auch gesehen. Ist ja interessant, dass du im Zug zwar dann geguckt hast, aber vor dem Main Event abgebrochen. Lag das daran, dass die Sendung jetzt langweilig war oder wart ihr gerade am Ankommen? Nee, also ich habe im Main Event abgebrochen, ich habe da nur angefangen, aber ich war recht müde, muss ich sagen, und da fielen mir die Augen teilweise schon etwas zu, also davon dachte ich, okay, das bringt jetzt nicht viel weiter zu gucken, wenn du sowieso gleich einschläfst. War das auf der Hin- oder auf der Rückfahrt? Das war auf der Rückfahrt. Auf der Hinfahrt war alles okay, da habe ich die erste Stunde geguckt, da war noch alles super fett. Gut. Mal davon abgesehen, dass die erste Stunde jetzt auch nicht so interessant war. Raw, 9.5.2011 aus der Thompson Bowling Arena Knoxville, Tennessee. In Ring-Promo Alberto Rio kam heraus. Boah, ich muss mich hier erstmal ein bisschen... So, es folgten The Miz, Rey Mysterio und R-Truth. Alex Riley kam mit The Miz rein. Im Ring informierte Truth die Fans, dass sich John Morrison im Krankenhaus aufhält. Es wurde nochmal die Attacke auf Morrison von Truth aus der letzten Woche eingespielt. Der anonyme General Manager meldete sich und die Fans erfuhren, dass nur drei der im Ring stehenden Superstars die Chance auf ein Titelmatch gegen John Cena bei Over the Limit erhalten können. Demnach wären sich The Miz, Alberto Rio und Rey Mysterio in einem Number One Contender Triple Threat Match heute gegenüberstehen. Die Superstars, außer R-Truth, da er zuvor schon die Halle verließ, gerieten noch kurzzeitig aneinander. Das heißt, bei Over the Limit gibt es ein Four-Way oder was? Sind jetzt drei gewinnen oder? Nee, es gibt jetzt ein. Es gibt jetzt wird ein. Jetzt hier ein Triple Threat stattfinden um den Herausforderer. Ja, Number One Contender Triple Threat. Okay. Super war an der Stelle übrigens Ricardo Rodriguez, der dann an einer Stelle, wo sich alle so ein bisschen gestritten haben, wer denn jetzt Champion wird und so, und The Miz hat er dann angefangen zu reden und Ricardo Rodriguez hat dann, ohne das zuvor mit Del Rio überhaupt abgeklärt zu haben, einfach mal The Miz in seiner Ansprache unterbrochen und dann Alberto Del Rio gerufen. Ich habe in irgendeinem Podcast zu der Sendung gehört, der soll auch irgendwann einen Dropkick gegen Alex Riley oder so gezeigt. Ja, genau, der kam auch noch. Soll sehr gut gewesen sein. Kam das in diesem Segment oder war das später? Das war auch in diesem Segment, ja. Ja, das soll, also, wir haben auch, die Leute in dem Podcast haben auch gesagt, das ist immer im Moment immer dasselbe Segment. Es war wohl bei SmackDown auch wieder so ein selbes Segment, dass alle möglichen, die meinen, sie hätten den Titel verdient, im Ring kommen und sagen, wir haben den Titel verdient. Also bei Raw und SmackDown laufen auch dieselben Segmente dann scheinbar. Ja, das ist schrecklich. Und das wäre sehr langweilig, aber das wäre sozusagen bei diesem Segment dann das Herausragende gewesen. Ja. Der Ricardo Rodriguez, der wäre ziemlich gut gewesen. Ja, das ist allerdings dann auch das Einzige. Divas Tag Team Match, Kelly Kelly und Eve Torres besiegen The Bella Twins via Inside Cradle von Kelly Kelly gegen Nikki. Und nach dem Match kommt Kama heraus und die Bella Twins flüchten. Kama schaltet Eve unter anderem mit einem Implant Buster aus. Kelly lief aus der Halle, nachdem Kama sich die WWE Diva schnappen wollte. Den also Match wieder kein Match. Zu dem Match gesagt, das sei sehr verwunderlich gewesen, die Kelly Kelly, die hätte schlechter als die ganzen Kandidaten bei Tough Enough so dieses gegen die Ringseile laufen gemacht, als wenn sie Angst vor den Ringseilen gehabt hätte, auf einmal, was sie sonst nicht hätte. Das hat ihn sehr verwundert. Aha. Ist das auch aufgefallen? Nein, da habe ich jetzt aber auch nicht so genau drauf geachtet. Da habe ich dann eher mal aus dem Fenster geguckt. Und was hast du auf dem Fenster gesehen? Tolle Landschaften. Tolle Landschaften. So. Und Düsseldorf sind also tolle Landschaften. Absolut. Ja, da seid ihr auch mal ausgestiegen und habt einen kleinen Spaziergang über die tollen Landschaften gemacht? Nee, wir sind ja durchgefahren, ohne umsteigen. Also haben wir keinen Spaziergang durch tolle Landschaften. Ja, ich hätte mal die Notbremse ziehen können. Wir wollten ja rankommen. Zweites Match, Kane zusammen mit Big Show, also am Ring stehend besiegte Mason Ryan mit CM Punk am Ring stehend durch Disqualification, nachdem McGillicuddy und Otunga zugunsten von Ryan in das Match eingriffen. Nach dem Match, Kane und Big Show kümmerten sich um Nexus und zeigten anschließend ein Double Chokeslam gegen Mason Ryan. Klingt so, als wenn die Zeit von Mason Ryan schon wieder vorbei ist. Ja, ich weiß nicht, ist immer so der gleiche. Da muss jetzt mal ein bisschen Entwicklung reinkommen. Ja. Vicky Guerrero kündigte mit Dolph Ziggler den größten Superstar der WWE an und Dolph Ziggler konnte dann Santino Marella via Zigzag besiegen. Ja, Dolph Ziggler ist auch, glaube ich, weg vom Fenster, diese alberne Frisur, die sie ihm da verpasst haben, die tut ihm da nichts Gutes. Nee, leider nicht. Aber wenigstens hat er einen Vorteil. Er darf dann gegen Dolph Ziggler, gegen Santino Marella mal gewinnen. Der Drew McIntyre hat jetzt auf Superstars, glaube ich, gegen Ted DiBiase sogar verloren. Hui. Also Drew McIntyre, der ist leider ziemlich weit unten. Du auch nicht dabei. Der scheint irgendwie ziemlich abgestürzt zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an seiner Frau liegt oder was. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass das jetzt so nachtragend ist. Aber Scott Stanford interviewte R-Truth, welcher sich als Verschwörungsopfer ansah. Ja, ist er ja auch. Absolut. The Miz beschuldigte. Das geht ja gar nicht anders. The Miz beschuldigte und beleidigte Alex Riley wegen der missglückten Möglichkeit, den Titel zurückzugewinnen. Und Alex Riley eilt dann direkt mal backstage in den Ring. Das ist übrigens sehr schön, weil das von der Kamera begleitet wird. Der ganze Weg. Und Alex Riley erklärte, dass The Miz die wichtigste Person in seinem Leben ist und er nun beweisen würde, wie viel er ihm bedeutet. Riley forderte Cena zu einem Match heraus. John Cena kam heraus. Das Match folgte. Non-Title-Match. John Cena besiegte Alex Riley via zwei FUs und dann eine Aufgabe im STF, während Miz außerhalb zuschaute. Ja, da hätte ich jetzt auch drauf verzichten können. Aber ich habe es ja nicht gesehen, von daher ist das ja für mich nicht weiter entscheidend. Das war's mit Riley. In-Ring-Promo. Michael Cole. Du hast übrigens Beispiel hat übrigens Riley bei Raw gekämpft, der ist auch zu SmackDown gedraftet worden. Stimmt, man weiß es nicht, weil die WWE den Draft nicht so wichtig sieht. Also. Ja. Michael Cole hypte sich und erklärte als unbesiegter Superstar in den Ruhestand zu treten, welcher dann irgendwann als Kommentator und Wrestler in die Hall of Fame aufgenommen wird. Lawler stieg in den Ring und Cole erinnerte ihn an die immer noch gültige Stipulation. Lawler darf Cole nicht attackieren, da es sonst zur Entlassung kommt. Lawler meinte, dass es nicht auf The Rock zutraf. Die Attacke von The Rock auf Michael Cole wurde eingespielt. Lawler forderte Michael Cole zu einem weiteren Match heraus. Sollte Cole gewinnen, so würde er ihn persönlich in die Hall of Fame aufnehmen und auch noch seinen Ring überreichen. Cole lehnte die Herausforderung ab und begab sich in den Glaskasten. Von dort aus bezeichnete er die Fans aus Tennessee als Verlierer und erinnerte an seine 2 Siege über Jerry Lawler. Cole meinte, dass es nichts Schöneres gäbe am Muttertag, die Zeit mit seiner Mutter zu verbringen. Cole fragte sich, was Lawler wohl am Muttertag machte. Dann fiel ihm ein, dass seine Mutter ja im Februar verstarb. Lawler hatte genug und wollte Cole attackieren, allerdings hielt ihn Jack Swagger davon ab. Swagger attackierte Lawler und beförderte den King gegen die Ringabsperrung. Ja. Ja. Sehr lächerlich in diesem Segment übrigens auch noch, was danach dann noch kam. Oder davor, man weiß es nicht. Als Jerry Lawler dann Michael Cole da in diesem Glas, als Cole in dem Glaskasten war, hatte noch so einen Stuhl da in den Glaskasten geworfen und ihn dann noch an der Krawatte aller gegen den, durch dieses Loch hat er die Krawatte genommen und ihn dann auch wieder gegen diesen Glaskasten gezogen. Da hieß es danach dann noch von Lawler, er hätte Michael Cole ja nicht angefasst, sondern nur die Krawatte. Das wird so langsam ein bisschen lächerlich. Der Gesichtsausdruck von Michael Cole, als er gegen die Scheibe gepresst worden war, der soll ziemlich gut gewesen sein. Aber haben sie da gesagt, als Lawler Michael Cole verfolgt hat in die Coal Mine, da musste Jerry Lawler dann irgendwie so spielen, dass wenn er nicht reinkam, Michael Cole hat aber eigentlich vergessen, die Tür abzuschließen. Ja, das stimmt. Die war dann ganze Zeit offen. War eigentlich auf und er musste trotzdem so tun, als wenn sie zu wäre. Und dass die da jetzt die Sache mit seiner Mutter da einbauen, das ist natürlich furchtbar. Ja, das war nicht schön und es wird so langsam ein bisschen lächerlich. United States Championship Match. Kofi Kingston besiegt Jack Swagger via Trouble in Paradise. Zuvor wurde Swagger von Lawler, betrat gerade die Halle, abgelenkt. Das war ein ganz nettes Match. Nach dem Match, Lawler beförderte Swagger über die Ringabsperrung. Also jetzt kommt das, was ich gerade gesagt hatte. Danach griff Lawler durch eins der Luftlöcher am Glaskasten und packte dabei Cole an der Krawatte. Nun sogar Cole mitsamt der Krawatte mehrfach gegen das Plexiglas. Swagger kümmerte sich um Cole, nahm sich ein Mikro und behauptete, dass Lawler gefeuert sei, zumal er Cole berührte. Lawler allerdings stellte klar, dass er nur Coles Krawatte angefasst habe. Vor lauter Verärgerung teilte Swagger mit, dass Cole die Herausforderung akzeptiert. Cole schien dies nicht zu gefallen. Tja. Ja, dann wird wohl beim Pay-Per-View nochmal irgendwie, was gibt's denn jetzt dann? Cole gegen Jerry Lawler oder Swagger gegen Jerry Lawler? Was gibt's denn da jetzt? Cole gegen Lawler. Okay. Ja, nochmal der ganze Spaß. Hoffentlich ist dann vorbei. Ja. Over the Limit wird ein ganz, ganz schrecklicher Pay-Per-View. Was ist? Over the Limit wird ein ganz, ganz schrecklicher Pay-Per-View. Ich glaube das auch. Aber ganz schrecklich. Ich glaube das auch. Also im Moment ist passiert nichts Neues und das, was da ist, ist ziemlich langweilig. Number One Contender Triple Threat Match. The Miz besiegte Rey Mysterio sowie Alberto Rio via Roll-Up gegen Rey. Zuvor wurde der Rio von Riley aus dem Ring gezogen. Nach dem Match, John Cena kam heraus und gratulierte The Miz zum Sieg. Danach erklärte der Champ die Stipulation für das Titelmatch bei Over the Limit. Es wird zu keiner Disqualifikation oder Countout kommen. Ebenso wird auch keine Aufgabe oder einen Pin für den Sieg ermöglichen. Wenn The Miz den Titel zurückbekommen möchte, müsste er Cena dazu bringen, die folgenden 2 Wörter auszusprechen. I quit. Nee, also das ist dieses I Quit, das gab's ja schon vor Wochen, gab's ja schon das Gerücht, weil wohl irgendwie die Halle das Match schon so aufgeführt hat und ja, es ist auch dazu gekommen. Wer kann sich vorstellen, dass The Miz John Cena zum Aufgeben bringt? Niemand, also ist natürlich alles ganz klar. Ja, also Over the Limit ist irgendwie so ein D-Pay-Per-View, den interessiert, also Interesse kann man gar nicht von reden. Vom Booking her ist das mit diesem I Quit natürlich ein Problem, ne? Weil wenn The Miz jetzt tatsächlich I Quit sagt, was machen sie dann mit dem? Also in welche Fehde können sie ihn dann noch stecken? Kann er dann noch überhaupt von irgendjemandem ernst genommen werden? Ich weiß auch nicht, momentan macht man... Problematisch. Also als sie das damals mit Chavo und Rey Mysterio gemacht haben. das war gut. War das okay? Weil danach musste Rey Mysterio ja sowieso da diese Knieverletzung, die Operation mitmachen und war dann längere Zeit weg. Da war das kein so großes Problem. Aber The Miz ist ja, glaube ich, nicht verletzt, oder? Nein. John Morrison ist nicht verletzt. Ja, das weiß ich. Also das, nicht The Miz. Weiß ich nicht, wie sie das dann lösen. Ja, momentan macht man so viele Leute runter, die man eigentlich noch bräuchte. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Nach dem Match. Trevor Murdoch ist. Was? Vielleicht damit so Platz für Trevor Murdoch haben. Vielleicht wird das der neue Top-Heel. Oh, kommt der wieder? Weiß ich nicht, der hatte bei Raw ein Dark-Match. Oh. So, im Ring, R-Truth attackierte Rey Mysterio und nahm sich dann ein Mikro und sagte, now that's what's up. Danach änderte man den Raw. Oh ja, am Anfang gab es noch so ein kleines Segment zwischen Rey Mysterio und R-Truth, als alle im Ring standen und Rey Mysterio hat da so ein bisschen die Sprüche von R-Truth nachgemacht. Deshalb das hier am Ende dann wohl noch. Und damit hätten wir Raw durchgesprochen. Soweit ich das gesehen habe, war das eine relativ... Ja, soweit ich das gesehen habe, war das eine relativ schreckliche Sendung. Sagen wir nochmal, wer hat jetzt denn das Triple Threat, wer hat das gewonnen? Ja, The Miz natürlich, der steht auch in dem I Quit Match. Wie hat denn das gewonnen? Jetzt hab ich glaube ich nicht aufgepasst, weil ich so konzentriert gebügelt habe. Durch einen Roll-Up gegen Rey Mysterio. Okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Ja. Ja. Das Beste. Und Rey Mysterio kämpft dann gegen R-Truth oder was? Hahaha. Beim Pay-Per-View? Ne, beim Pay-Per-View. Achso, das ist durchaus möglich, ja. Da John Morrison ja jetzt verletzt ist, wäre das, ja, denke ich mal. Ich meine, sowas gelesen zu haben und das Interessante ist, Alberto Del Rio hat im Moment noch gar kein Match scheinbar beim Pay-Per-View. Ne, man hat momentan sehr viele Probleme. Ist der nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende? Der ist schon ziemlich bald. Der ist nächstes Wochenende. Das ist echt schrecklich. Wir haben gerade das Extreme Rules gehabt. Da müssen wir ja jetzt am Montag dann noch irgendwie einen Gegner für Alberto Del Rio finden, es sei denn, der ist bei dem Pay-Per-View tatsächlich nicht dabei. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Aber was haben wir denn bisher? Dann haben wir John Cena gegen The Miz. Dann haben wir Jerry Lawler gegen Michael Cole. Und das war's. Dann haben wir wahrscheinlich noch R-Truth gegen Rey Mysterio. Von SmackDown. Wissen wir auch, was wir haben. Dann Randy Orton gegen Christian. Lass uns mal SmackDown durchsprechen. Ja, lesen wir SmackDown. SmackDown, 10.05. Ich weiß nicht, ist das Ausstrahlung oder Aufzeichnung, keine Ahnung. Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee. Du musst die Aufzeichnung kriegen, ne? Oder? Was haben wir denn heute für ein Datum? 9. Mai war Raw, also ist der 10. die Aufzeichnung gewesen, ja. Ja, genau. Heute haben wir 15. Ausstrahlung war dann wohl der 14., 13. irgendwie so. In Ring-Promo, ja 13. Christian kam heraus, gratulierte Randy Orton zum World-Title-Gewinn der letzten Woche und forderte die Viper zu einem Rematch bei Over the Limit heraus. Plötzlich das war kam... Das nicht schon bei Raw? Ah ne, das waren ja andere Schauspieler, Wrestler. Plötzlich kam Sheamus und danach auch noch Mark Henry heraus und forderten auch ein Titel-Match. Und dann schlugen Sheamus und Henry auf Christian ein, Orton machte den Save und... Das ist jetzt der Wahnsinn, da hätte ich ja nie mit gerechnet. Teddy Long legte für später das Tag-Team-Match Orton und Christian vs. Henry und Sheamus fest. Eine Überraschung direkt zum Anfang. Das Gute ist, sie können jetzt das Drehbuch einfach nehmen und immer nur die Namen austauschen und gleich anpassen, aber da müssen wir nicht mehr viel ändern. Die Sendung ist jetzt erstmal auf Monate hin so geschrieben. Das machen die ja sowieso schon seit Monaten. Genau, das hat sich ja bewährt. Das ist auch wesentlich weniger Arbeit. Läuft super. Ja, finde ich auch. Chavo Guerrero setzt sich zu den Kommentatoren. Das nächste Match könnte ganz gut gewesen sein. Ich werde das sowieso noch alles mal gucken, auch wenn es schrecklich ist. Sin Cara besiegte Daniel Bryan, nachdem Bryan von Chavo abgelenkt wurde. Das könnte ein gutes Match sein, aber es könnte, wenn die Ablenkung zu früh war, könnte es natürlich sein, dass sie nichts zeigen konnten. Ja, so nach dem Match, Sin Cara sah die Schlusssequenz des Matches auf dem Titantron, Sin Cara war verärgert und beförderte Chavo aus dem Ring. Also Sin Cara ein absolut fairer Kämpfer. Weiß ich natürlich nicht, ob für den Pay-Per-View schon irgendwie Sin TKO gegen Chavo Guerrero. Da war noch irgendwas, meinte ich, hätte ich da auch von Triple Threat gehört. Ja, vielleicht will man ja noch Daniel Bryan dazu. Man weiß es nicht. Das wäre natürlich ein gutes Match. Mhm. In-Ring-Promo. Leila sprach über ihre Knieverletzung, welche sie sich bei Extreme Rules im Match gegen Michelle McCool zuzog. Aus ihrer Sicht lohnte es sich aber, da Michelle wegen ihr WWE verlassen musste. Michael Cole unterbrach Leila. Karma kam zum Ring, schnappte sich Leila und verpasste ihr den Implant Buster. Karma blickte dann zu Cole, welcher jedoch flüchtete und sich sofort in seinem Glaskasten begab. Und Karma konnte nicht in den Glaskasten gelangen, das war unmöglich. Nee, wahrscheinlich hat er diesmal die Tür zugemacht. Ja, ja. Diese kleine Plastiktür, wo man einmal gegenschlagen oder treten muss, dass sie aufgeht. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist ja Panzerglas. Ja, absolut. So sieht's auch aus. So wie bei Elimination Chamber. Ja. Geht hier auch so, ging die ja bei Elimination Chamber letztes Mal auch so häufig zu Bruch, weil das Panzerglas ist. So, auch in dieser Woche kam mal kein Match. Weder bei Raw noch bei SmackDown. Wir hatten ja drauf getippt, aber nichts davon. Mal gucken, ob da beim Pay-Per-View irgendwas ist. Ich, auf ein Match, von Match gehe ich nicht. Ja, wobei, das wird vielleicht für den Pay-Per-View sogar ganz gut passen. Mal sehen. Mal sehen. Bei dem Pay-Per-View haben sie so viel Mistzeug, da können sie auch noch so ein Match packen. Irgendwie so ein Jobber-Match gegen Alicia Fox oder so. Ja, das Problem ist, sie haben ja kaum was auf der Karte im Moment, ne? Ja, können sie alles hinterher schicken. Können auch hier Karma gegen Alicia Fox 10-Minuten-Match, ist auch gar kein Problem. Braucht man auch gar nicht ankündigen. Das hat ja December to December gezeigt. Wenn man zwei Matches auf der Karte nur bewirbt, das läuft ja trotzdem super. Ja, also ich habe die DVD hier stehen. Wir wollen auch nochmal den December to December Review machen. Den haben wir ja noch auf dem Plan. Ja, wir machen das also, wenn Over the Limit vorbei ist. Und der, also wir schließen das jetzt mal so ab. Wenn Over the Limit genauso ein schrecklicher Pay-Per-View wie December to December wird, dann werden wir diesen ECW Pay-Per-View auch noch besprechen. Ansonsten werden wir den vergessen. Ist das okay für dich? Ja, obwohl ich glaube, ich verkaufe die DVD demnächst mal. Hoffentlich muss ich da nicht dazu bezahlen, dass jemand... Nee, ich glaube, die DVD lasse ich hier. Das wird nochmal so ein Sammlerstück, weil WWE die bestimmt nicht mehr produziert. Genau, ich habe die ja nochmal als Auftrag, weil das ja meine journalistische Pflicht war für diese Sendung, nochmal den Pay-Per-View. Das hat mir nichts gebracht. Deshalb habe ich gesagt, das reicht jetzt auch. Ich glaube, ich habe den Pay-Per-View jetzt dreimal gesehen. Damit habe ich genug Lebenszeit in diesen Pay-Per-View investiert. Ja, das ist seltsam. Ich habe diesen... Von daher kann ich die DVD als Staubfänger hier jetzt eigentlich eliminieren. Ich hab die DVD auch einige Male öfter gesehen als andere, die hier stehen. Ich gucke mir das hier gerade mal an, aber also es ist schon der Wahnsinn, wie oft man die im Gegensatz zu anderen gesehen hat. Hier zum Beispiel Cyber Sunday 2006, was jetzt auch nicht so der pralle Pay-Per-View war, Survivor Series 2006. Aber ich habe December to December eindeutig öfter geguckt, obwohl das ja wirklich der letzte Mist war. Tja. Ist schon ein bisschen traurig. Aber weiter, was kam denn nach Karma? In Ring-Promo, Wade Barrett erwähnte die Attacke von The Core auf Ezekiel Jackson. Zweites Match. Kane besiegte... Das könnte auch sein. Wade Barrett gegen Ezekiel Jackson könnte auch ein Pay-Per-View-Match sein. Ich meine, da war ja irgendwas. Pay-Per-View-Match, oh ja, das wird auch gut. Genau, doch. Tatsächlich. Und es geht auch tatsächlich um den Intercontinental Champion. Oh Gott. Oh ja, ich sehe es hier jetzt gerade auch. Ich lese hier. Kommt gleich. Zweites Match. Kane besiegt Wade Barrett durch Disqualification, nachdem The Core an das Match eingriff. Nach dem Match, The Core schlugen weiter auf Kane ein, bis Ezekiel Jackson herauskam und versuchte, den Safe zu machen. Dabei wurde er jedoch erneut das Opfer der Heel-Gruppierung. Er klingt so ein bisschen wie eine Wiederholung von letzter Woche. Nein. So wie ich das hier lese, scheint die halbe Sendung mit The Core ausgefüllt zu sein, aber egal. In Ring-Promo, The Great Khali kam zu einem Kiss-Cam-Segment heraus und küsste einen weiblichen Fan. Jinder Mahal stieg in den Ring und verpasste Khali eine Ohrfeige mit dem Argument, dass er seine Karriere nicht ernst nehmen würde. Oh. Ist das jetzt ein Manager oder ist das ein Wrestler, der Typ da? Man weiß es nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Klingt auf jeden Fall nach super Material. Der mysteriös wieder ein neuer Charakter irgendwie eingeführt wird. Klingt auf jeden Fall super, muss man sich unbedingt mal angucken. Ja, also ich guck's mir nicht an. Ich werde es mir nochmal antun. Wade Barrett sprach eine Herausforderung an Ezekiel Jackson aus. Beide werden sich bei Over the Limit in einem Intercontinental Championship Match gegenüberstehen und dieses Match wird der Wahnsinn. Ja, Rick Barrett ist ja nicht schlecht, ne? Aber gegen mit Ezekiel Jackson, da wird er nicht viel anfangen können. Es wird genau das, was du befürchtet hast, war, Ezekiel Jackson muss ein vernünftiges Singles-Match haben. Ja, wenn sie dem Match mal 25 Minuten Zeit geben, dann wird das schon. Mindestens, dass wir dann 25 Minuten Zeit haben, Staub zu wischen. Backstage, Christian und Randy Orton bereiten sich auf ihr Tag Team Match gegen Sheamus und Mark Henry vor. In Ring-Promo, Cody Rhodes sprach abwertend über Ted DiBiase. Drittes Match, Cody Rhodes besiegte Ted DiBiase via Crossroads. Mhm. Viertes Match und der Main Event, Tag Team Match, Randy Orton und Christian besiegen Mark Henry und Sheamus, nachdem Christian den Killswitch gegen Sheamus und Orton ein RKO gegen Henry ausführte. Halleluja. Klingt ja super, nachdem SmackDown auf Air war, Six-Man Duck. Also die Tag-Team-Matches sind ja eigentlich nie so richtig schlecht, aber trotzdem vom Booking her ist das natürlich extrem langweilig alles. Ja. Nachdem SmackDown auf Air war, Six-Man Duck Tag-Team-Match. Randy Orton, Christian und Ezekiel Jackson besiegten The Core, Wade Barrett, Heath Slater und Justin Gabriel. Und damit hätten wir diese Sendung auch durch. Und damit hätten wir die Matches der Woche durch. Kannst du nochmal eine Zusammenfassung ich hätte jetzt fast schon zweimal Sunny gesagt, von der Over the Limit Card machen, was bisher bekannt ist. Ja, das ist schwierig, du. Achso, ich dachte jetzt dein iPad da mit Internetempfang vor dir. Ja, habe ich, aber wo stehen denn die Matches? WWE.com. Ja, da gehe ich jetzt nicht rauf. Das ist so eine Seite, die lädt sich schrecklich langsam. So, oh, jetzt lese ich hier gerade was Interessantes. WrestlingObserver.com. Oder pwtorch.com. Mach ich gleich. Obwohl, bei Moonsault, da sucht man sich immer ziemlich einen Wolle. Ja, bei Moonsault kannst du vergessen, da stehen die Matches nicht. Da stehen die Matches nicht mal vor dem Pay-Per-View. Ich sehe gerade was ganz Interessantes, eine Neuigkeit. WrestleMania 27 DVD Blu-ray editiert. Auf der WrestleMania 27 DVD und Blu-ray wurden zwei Entrance-Songs ausgetauscht. In der Live-Fassung kam Triple H unter Metallicas For Whom the Bell Tolls und der Taker unter Johnny Cash Ain't No Grave in die Halle. Vermutlich erfolgte die Maßnahme aufgrund der zu hohen Lizenzkosten. Der Hintergrund für die Verwendung von... Och, das ist ja schade. Jetzt kommt der Undertaker auf der DVD mit dem alten Lied raus. Das ist sehr, sehr schade. Oh, das finde ich aber auch. Also gerade bei Undertaker, bei Triple H fand ich, war das nicht so entscheidend, aber bei Undertaker... Ja, aber wie machen sie das denn jetzt bei Triple H? Da gab es ja auch diese passenden Lichteffekte, das wird ja jetzt schwierig. Das finde ich immer blöd, wenn man sowas macht und dann nicht drüber nachdenkt, dass man das danach noch bezahlen muss. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich werde mir noch die Hall of Fame angucken. Die geht 2 Stunden und 45 Minuten. Hast du die DVD schon? DVD. Ich habe die Hall of Fame von jemandem geschenkt bekommen. Achso, hast du Glück gehabt. Ja. Die gucke ich mir vielleicht heute Abend an, weil ich habe diese Woche ja wenig Wrestling geguckt, aber ich habe auch keine Lust, nach dem, was ich gehört habe und auch nach dem, was du jetzt so erzählt hast, mir die Weeklies noch anzugucken. Ich glaube, ich kaufe mir dieses Jahr mal WrestleMania nicht. Habe ich gerade so entschieden. So, wir haben jetzt updated... Ich kann dir ja die Hall of Fame mal ausleihen. Das wäre natürlich höchst nett. Ich glaube, das ist das Einzige, was sich wirklich lohnt auf der DVD. Ja, und natürlich Triple H gegen Undertaker. Aber ohne die Musik ist das natürlich auch wieder schlechter, ne? Schade, ja. Das finde ich wirklich gerade ausgerechnet bei dem Match, ne? Ja, vor allem auch das Ain't No Grave. Das haben Kid Rock auch schon gemacht. Das haben sie sicherlich... Das scheint wohl sehr, sehr hohe Kosten zu sein. Dass sie sich dann sagen... Nee, dann lassen wir das raus. Das macht die Verkaufszahlen jetzt auch nicht aus. Also da gibt es wenig Leute, die jetzt nur wegen der Musik das kaufen. Machen sie das denn jetzt bei jedem? Ja, also mich haben sie jetzt schon mal verloren. Machen sie das dann wohl jetzt bei jedem Pay-Per-View und bei allen TV-Sendungen, die sie mal irgendwie auf eine Compilation-DVD bringen, dass sie jedes Mal Ain't No Grave vom Undertaker austauschen? Oder wechseln sie die Musik dann jetzt wohl bald wieder? Das werden sie dann jedes Mal rausnehmen. Ja. Aber es sei denn, die wechseln die Musik jetzt bald wieder. Derjenige, der sich nur die DVD kauft, der das gar nicht weiß, der wird das wahrscheinlich nicht mehr haben, weil WWE ja ziemlich gut ist, dass sie dann passend die andere Musik da reinpacken. Also da glaube ich, das können sie schon hinkriegen. Nur für uns, die natürlich da auf dem aktuellen Stand sind und die das quasi nur noch mal als Erinnerungsstück sich kaufen, für uns ist das natürlich blöd. Ja, allerdings, vor allem bei dem Undertaker. So, ich habe jetzt einmal alle Matches, die schon feststehen für Over the Limit, das sind 4 Matches, 2 von Raw, 2 von SmackDown. WWE Champion John Cena vs. The Miz in an I Quit Match for the WWE Title. Ja. Das wird ein. Ja, dann mindestens 20 Minuten gehen. Also. Ja, das wird ein 5-Sterne-Match. Ja. Vor allem I Quit Match ohne Blut ist der Wahnsinn. Das ist unvergleichbar. Ja, das ist ja, dass du ein bisschen blutrünstig bist. Ja, aber ein I Quit Match, also schrecklich. Vor allem ein I Quit Match. Ja, ich sag ja nur. Ach Gott, ein I-Quit-Match mit The Miz, das wird ja lächerlich. World Heavyweight Champion Randy Orton vs. Christian for the World Heavyweight Title, das könnte ganz nett sein, werden. Das könnte ein gutes Match werden, wenn das ein bisschen Zeit bekommt. Vielleicht machen sie das ja sogar mal an der, als Main Event machen sie es nicht. Main Event muss schon das I-Quit werden. Ja. Intercontinental Champion Wade Barrett vs. Ezekiel Jackson for the Intercontinental Title. Das wird nix, das wird so das wird wieder ein 5-Sterne-Match. Und bei 4 Matches auf der Card, warte mal, so ein Pay-Per-View geht 3 Stunden, ne? Hm? 3 Stunden durch 4 Matches. 180 durch 4. Was haben wir denn da? Das ist 45 Minuten pro Match, ja, das ist doch schon mal schön. Aber die Eingänge musst du rausrechnen, also mehr als 35 pro Match wird das nicht. Okay. Jerry Lawler vs. Michael Cole. Lawler will induct Cole into the Hall of Fame and give him his Hall of Fame ring if Cole wins. Ja, das wird dann auch mal 5-Sterne-Matches. Das heißt, wir haben jetzt hier 3 5-Sterne-Matches und ein Match, was ganz nett werden könnte. Ja. Das ist doch mal ein guter Aufbau für einen Pay-Per-View, den sich sowieso, wenn es hochkommt, vielleicht 20.000 Leute kaufen werden. Ich glaube, das wäre schon mehr oder weniger ein Erfolg diesmal. Ja, ich glaube, der Pay-Per-View wird auch ziemlich mucks. Ich weiß nicht, wo der stattfindet. Welche Stadt? Noch nicht, das kann ich dir aber gleich sagen. Das steht hier bestimmt irgendwo. Und das steht hier doch nicht. Wir finden das noch raus, das ist gar kein Problem. Könnte sein, dass das in Seattle ist. So, hier finden wir es nicht raus, also googeln wir einfach mal. Google ist doch immer das Einfachste. So, wie heißt der alte Pay-Per-View? Over the Limit. 2011 musst du dazu schreiben. Das ist klar. Ja, schreib mal WWE noch am besten dazu. Over the Limit ist ja so ein allgemeiner Spruch, da könnten ganz schön viele seltsame Sachen kommen. Nee, das schaffen wir schon. Das ist gar kein Problem, denn wir haben ja hier... Ja, aus der Key Arena in Seattle. Ja, hab ich doch recht gehabt. Das könnte ja dann sein, dass Brian Alvarez vom Wrestling Observer oder von Figure 4 Weekly, dass der da live dabei ist. Ich glaube, der wohnt doch in der Nähe von Seattle. Ja, da hat er bestimmt viel Spaß bei diesem wahnsinnig guten Pay-Per-View. Mit 3 5-Sterne-Matches und einem Match, was ganz gut sein könnte. Ja, mal gucken. Wir werden es ja dann sehen. Dann wird er aber berichten, weil die zeigen die Hallen natürlich auch, wenn sie nicht ausverkauft sind, so als wenn sie ausverkauft sind. Dann werden wir mal sozusagen den echten Bericht hören, wie voll es denn wirklich war. 4000 Leute live bei Over the Limit. Ja, ich schätze schon, dass es voller wird. Also wenn ihr Over the Limit jetzt... irgendwo, was weiß ich, in Köln stattfinden würde. Dann wäre es rammelvoll. Würde ich auch, obwohl diese Karte so möglich ist, da natürlich hinfahren. Ja, natürlich. Wenn ein Live-WWE-Pay-Per-View zum ersten Mal in Deutschland kommt, dann können sie da von mir aus die trashigste, bekloppteste Karte irgendwie hinballern, wie sie wollen. Da geht dann jeder. Da muss dann jeder richtige Wrestling-Fan hin. Ja, also wollen wir mal hoffen, dass Montag bei Raw noch ein bisschen was passiert. Ich habe am Mittwoch nächste Woche wieder eine Dienstreise, aber Raw werde ich dann auf jeden Fall noch gucken, damit ich für die Sendung nächste Woche und für den Pay-Per-View einigermaßen vorbereitet bin. Ja, ich werde das auch noch alles nachholen, vor allem natürlich Tough Enough, worüber wir diese Woche ja noch nicht sprechen, denn ich möchte das ja erst noch gucken. Soll ich dir nicht sagen, wer ausgeschieden ist? Nein. Soll ich dir nicht sagen, was die Challenges waren? Nein, bitte nicht. Ich möchte mich überraschen lassen, das ist doch das Schöne an der Sendung. Das wird ja heute eine kurze Sendung hier bei uns. Ja, das ist gar nicht so schlecht, denn dann brauche ich nicht mehr so lange, das alles reinzustellen. So, Thomas, dann hast du den Eurovision Song Contest dann gesehen? Also ich habe den Eurovision Song Contest im Fernsehen, ich sag mal, ich habe den so halb gesehen und so halb Sternen gelesen. Ich habe öfter mal weggeguckt und ich habe das gesehen bis zur Punktevergabe, so die ersten 10, 12 Länder habe ich noch geguckt, also so ungefähr bis 11:30 habe ich geguckt. Ja. Und ich war so müde und dann war diese Punktevergabe so, dass immer sozusagen die Länder ihren Nachbarländern die Punkte zugeschoben haben. Ja, genau. Es war irgendwie so langweilig dann, dass ich gesagt habe, einfach, nee, jetzt gehst du ins Bett und guckst du dann halt morgen an, wer gewonnen hat. Ich fand vom Fernseheindruck her, das fing sehr gut an. Also die Eröffnungsshow war super. Mhm. Mit dem ganzen Feuerwerk und ja, das war super. Ich war, also bei dem Feuerwerk anfangs war ich so ein bisschen an WrestleMania erinnert. Das war schon recht viel. Überhaupt haben sie recht viel genutzt. Und auch Lichtershow, also die Lichtershow war der Wahnsinn, muss man sagen. Also wie sie die Halle da hergerichtet haben, das ist schon, war schon ziemlich groß. War denn live genauso eindrucksvoll wie im Fernsehen? Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe gerade noch eben geguckt, ob ich irgendwo was sehe, aber ich habe noch nichts aus dem Fernsehen gesehen. Oh ja, also du kannst mich gleich so ein bisschen was fragen, wenn du was wissen willst, weil jetzt alles zu erzählen, da wären zu viele Details. Was ich gerne wissen möchte, Stefan Raab, Anke Engelke und diese Judith Rakers, waren die im Fernsehen gut zu verstehen? Ja. Okay, dann hat sich das schon mal, nämlich live waren die Mikros von denen sehr, sehr leise. Also die hat man wirklich nur verstanden, wenn das Publikum sehr, sehr leise war. Nee, die konnte man gut verstehen. Allerdings hat ja im Fernsehen der Kommentator, der Peter Urban, zum Teil auch darüber gesprochen, wie das bei den Ausländischen auch öfter macht. Weil wenn die zum Beispiel die Rakers da Französisch gesprochen hat, dann hat er doch den deutschen Zuschauern hin und wieder mal gesagt, was sie jetzt eigentlich gesagt hat. Mhm. Das ist ja das Problem mit dieser mehrsprachigen Moderation. Im Fernsehen gibt es ja immer vorher diese eine Stunde zwischen 8 und 9 von der Reeperbahn da in St. Pauli. Ja, da habe ich nichts mitbekommen. Und da hatten die offensichtlich ganz große Probleme mit der sozusagen mit der Beschallung. Das ist ja Open Air da. Und ja. Da waren ganz viele Leute. Und da waren dann auch Musikauftritte von Musik-Ex. Da war zum Beispiel eines der ersten Söhne Mannheims, was sehr gut war. Und das war aber, und auch die Interviews, die sie auf der Bühne gemacht haben, auch teilweise mit Schaltung halt, mit Lena und so, da müssen offensichtlich nur die ersten Reihen was verstanden haben. Denn da kamen ganz häufig dann schon die Rufe aus dem Publikum lauter und einige haben dann auch bei den Auftritten gebuht und lauter gerufen. Also offensichtlich hatten sie dann sowohl bei deiner Veranstaltung in der Halle als auch draußen auf der Reeperbahn Probleme mit der Lautstärke. Ja, Probleme möchte ich nochmal berichtigen, denn das ist ganz interessant, dass sie da draußen Probleme mit der Technik hatten, weil das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie davon senden, ne? Das sollte jetzt ja so langsam drin sein, dass es hinzukommen. Vielleicht waren es noch mehr, als sie erwartet haben und in der Halle weiß ich nicht, warum sie da Probleme hatten. Nee, in der Halle, ich glaube ehrlich gesagt, es waren keine Probleme, denn wenn es wirklich, also die haben es ja oft genug durchgeprobt, auch bei den Halbfinalen. Wenn es wirklich ein Problem gewesen wäre, dann hätte man das einfach hochgedreht. Das wurde ja nicht gemacht. Ich denke, das war schon beabsichtigt, warum auch immer. Zumal dann ab der Stelle, wo der Raab dann anfängt zu singen, wurde das Mikro dann auch wieder entsprechend laut. Also, muss sagen, die Musik war von der Lautstärke 1A. Und auch vom Verstehen, das ist ja 36.000 Leute waren da jetzt drin. Das ist ja eigentlich ein Fußballstadion. Aber es klang wie so eine ganz normale 10.000er, 20.000er Halle. Also man hat gar keinen Hall drin gehabt, also das war vom Ton 1A. Nicht, also wirklich nichts dran zu beanstanden, fantastischer Ton. Aha. Haben sie wirklich gut gemacht. Auch als dann die Moderation und so kam, vor der Show war da dann noch so ein Marco auf der Bühne, der hat da dann noch ein bisschen Einleitung und so gesprochen. Also man hörte keinen Hall. Es war alles sehr, sehr gut vom Ton. Und die Stimmung bei den Zuschauern, war die gut? Fantastisch. Wirklich fantastisch. Am Ende wurde irgendwas schwächer, weil ich habe gemerkt, als die Punktvergabe war und die immer dann sich untereinander die Punkte zugeschoben haben, dass da noch einige Leute ziemlich gebuht haben. So ja, das ist richtig. Im Fernsehen an. Das ist richtig, ja. Also am Ende hin wurde man dann ein bisschen klatschfauler. Das ist aber normal, denke ich, nach 4 Stunden, dass man dann nicht mehr so ist wie am Anfang, ne? Habt ihr eigentlich gesessen oder gestanden? Also letztlich waren ja alles Sitzplätze, wir saßen auch größtenteils hin, wieder steht man natürlich mal auf, aber wir waren bei dem Oberrang, wir saßen da direkt da, wo es dann runtergeht, vor dieser Betonwand, also davon her, wir hatten perfekte Sicht, niemand vor uns, wir konnten da Sachen abstellen, also besser ging es eigentlich nicht. Was konntet ihr denn abstellen? Habt ihr noch irgendwas gekauft da oder? Nein, aber theoretisch könnte man da was abstellen, also man könnte da zum Beispiel mal was hinlegen. Ach so. Nur so theoretisch. Irgendwelchen Sachen da eingedeckt? Schöne Eurovisions-T-Shirts oder irgendwie sowas? Nein, haben wir nicht mehr. Nein, zu teuer. Das weiß ich gar nicht. Wir haben bei den Merchandising-Ständen gar nicht mehr geguckt. Hm. Es war auch so sehr interessant, und man muss sagen, also so die Leute, die da rumlaufen, da konnte man einige Zeit noch sich aufhalten, außerhalb der Arena so ein bisschen rumlaufen, ein bisschen gucken, wir hatten ja Zeit genug. Also, jetzt mal zur Musik. Ich muss ja sagen, mir hat das Stück von dem Finn, was Ja, gleich anfängt, das erste. gut gefallen. Und ich fand das von den Dänen auch ganz gut. Das war diese Rocknummer. Das war das dritte. Das war diese rockige Nummer, ne? Die, ja. Was so ein bisschen rockiger war, dieser eine Kerl mit den Haaren, die auch ziemlich hochgestellt waren. Auf Und ich fand dann, das war ja das dritte Stück, das ja, das war dieses, auch okay. Und dieses, ich fand dann nach und nach immer schlechter von der Musik her. Also die Musik fand ich nachher dann noch ziemlich langweilig. Waren mal so ein paar Ausnahmen, so dieser Italiener fand ich, weil das was anderes war ganz gut, aber ansonsten war das jetzt musikalisch nicht der große Hit, fand ich. Ich muss sagen, also dieses Jahr war, nachdem die letzten Jahre ziemlich viel Mist immer dazwischen war, war größtenteils alles gute Musik. Fandst du? Fand ich. Aber nicht nur so normalerweise die Musik, die du dir kaufst. Nee, das ist da aber jetzt so ein bisschen ein Unterschied, wenn man das, das ist ja jetzt so, Song Contest, das hört man vielleicht einige Leute auch einmal und dann muss es einem gefallen, ne? Würdest du dir denn jetzt, weil du da warst, da die CD mit den ganzen Liedern kaufen? Ich glaube, die ist mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Aber ich werde mir die Blu-ray kaufen, wo dann nochmal die beiden Halbfinale und das Finale drauf sind mit Bonusmaterial und so. Ach, sowas gibt's auch, das wusste ich gar nicht. Sowas gibt's auch, ja. Wusste ich gar nicht, dass sie die ganze Show auch so als DVD oder Blu-ray verkaufen. Ja, die gibt's schon ab 3. Juni. Auf jeden Fall noch so Eindruck von live. Also man muss sagen, live sind natürlich diese etwas lauteren Rock-Songs tinken besser oder Pop-Songs, ein bisschen Tempo und so, ne? Das ist klar, die kommen natürlich live mit der ganzen Lichtshow und so ein bisschen besser rüber noch. Das Liga-Lied, das weiß ich gar nicht mehr, das war irgendwie dieses Duo aus Aserbaidschan. Running Scared, ja. Ist eigentlich auch ein ganz guter Song. Ich dachte auch erst, das ist ja eigentlich, als dann die Punktevergabe war, dachte ich auch, das ist ja eigentlich ziemlicher Mist jetzt, aber als man es dann nochmal gehört hat, also es ist auch ein schöner Song, durchaus. Wie war denn das? Weil ich habe ja die Punktevergabe, da bin ich ja dann ins Bett gegangen, das heißt, ich habe ja das Endergebnis nicht mehr gesehen. Haben die Leute dann gebuht oder gejubelt, weil die Lena, die ist ja ziemlich schlecht, die ist ja nur Zehnte geworden. Nee, war das dann für die Leute, die da waren, enttäuschend und haben die den Sieger ausgebuht oder haben die mitgejubelt oder wie war das? Nee, es wurde dann geklatscht, also buhen, nee, auf keinen Fall. Wurde dann geklatscht, die haben nochmal gesungen, gab ein bisschen Konfetti-Regen, alles gut. Und dann ist man langsam aus dem Stadion raus. Genau. Was sagst du zum Abschneiden von Lena auf Platz 10? Ja, überraschend. Insgesamt dieses Jahr sehr überraschend. Alle Favoriten irgendwie auf hinteren Plätzen. Ich war vor der Veranstaltung fest davon überzeugt, dass Irland gewinnt. Das waren diese beiden mit dem 80er-Hit, ne? Jet Guard. Die durch die Bühne gesprungen sind. Ja, genau. Die beiden Zwillinge. Die waren super. Also alle Favoriten irgendwie weiter hinten ist schon sehr seltsam. Ich hätte nicht so abgestimmt. Ich weiß auch nicht. Finnland so weit hinten ist, das fand ich sehr schade, weil das fand ich wirklich gut. Ja, viele weiter hinten, auch hier Österreich, Schweden und all die weiter hinten. Naja. Und der Franzose, der wurde ja, dieser Opernsänger, was mich gewundert hat, der wurde ja als großer Favorit gehandelt. Der ist ja wohl auch ziemlich weit hinten nur gelandet. Ja, das kann ich wiederum auch verstehen. Warum der als Favorit gehandelt worden ist, das fand ich jetzt nicht so hervorragend, dass der da abgeliefert hat. Nee, ich auch nicht. Ich fand Georgia fand ich noch ganz gut. Dieses, was als letztes kam, die da noch so ein bisschen gerappt haben. Das fand ich ganz gut. Weiß ich gar nicht mehr. Rap mit so ein bisschen Rock-Refrain, das fand ich ganz gut, aber naja. Ja, kann man nichts machen. Ja, aber wir waren insgesamt zufrieden. War das am Ende mit der Punktevergabe nicht ein bisschen langweilig, so wenn man da saß und in der Halle war? Weil im Fernsehen ist das ja nicht der spannende Teil. Aber dadurch, dass die da ihre Länder sich gegenseitig die Punkte zugeschoben haben, fand ich es ein bisschen langweilig. Nö, das ging wohl. In der Halle kann man ja immer mal irgendwo anders hingucken, so, das ist ja gar kein Problem. Wie hat die Ina Müller das gemacht, als sie die Punkte für Deutschland verkündet hat? Hat die sich versprochen oder hat die alles richtig gemacht? Nee, versprochen hat die sich nicht. Das war alles okay soweit. Habt ihr diese Einspieler, die sie immer vor den Liedern gezeigt haben, auch gesehen? Jupp. In der Halle haben sie die auf die Leinwände gebracht. Und kam da dann der Kommentar von Peter Urban oder wurde nee. Die ohne Ton gespielt? Nee, natürlich ohne. Ohne. Ja, hätte ja sein können. Man konnte auch nicht so wie das bei dem UFC war, so ein Headset sich da anmieten, um dann noch den Kommentar zusätzlich zu hören. Nee. Da gibt's das ja bei den Veranstaltungen. Nee, konnte man nicht. Fand ich aber auch ganz okay. Wie lange, also wann fing das an? Um 9 Uhr. Dann wart ihr wie spät im Stadion? Also es gab die auf den Karten stand um Viertel nach 8 muss man auf den Sitzen sein. Das war dann aber wohl nur so geschrieben, damit die Leute pünktlich auf den Sitzen sind. Wir sind irgendwie kurz vor 6 oder irgendwie so los. Das, also man muss sagen, Planung war alles fantastisch. Auch nach der Veranstaltung sind wir recht schnell aus der Halle raus und waren dann auch um so circa 1, kurz nach 1 waren wir auch schon wieder in unseren Zimmern, also mit der Bahn, das wurde alles sehr, sehr gut geregelt von mit den Sicherheitsleuten, man kam schnell rein und schnell weg. Mhm. Was hattest du jetzt nochmal gefragt? Ich habe das jetzt schon wieder ganz vergessen. Wann ihr da wart? Ja, irgendwie so gegen 6, 6:30 oder so. Also wir hatten auf jeden Fall noch genug Zeit und dann kam irgendwie um 8:30 kam dann dieser Marco auf der Bühne und hat da ein bisschen was gemacht. Mhm. Ja. Ich aber auch gut. Nee, kenne ich auch nicht. Und dann seid ihr auch quasi, wie du gesagt hast, pünktlich da rausgekommen und wart dann einigermaßen pünktlich auch im Hotel. Ja, ziemlich pünktlich, also ging total schnell. Wann seid ihr denn, dann seid ihr auch heute mit der Bahn zurückgefahren, wann seid ihr denn zurückgefahren? 12:12 Uhr. Habt ihr dann vorher noch was gegessen oder habt ihr nur gut gefrühstückt dann im Hotel? Wir waren ja nicht in einem Hotel, wir waren ja in einer privat vermieteten Wohnung, also gab es da kein Frühstück, das heißt, wir sind, wir haben am Bahnhof direkt was gegessen. Ihr wart in einer privat vermieteten Wohnung, wie kam es denn dazu? Da das so kurzfristig jetzt gemacht wurde mit dem Song Contest, gab es da kein Hotelzimmer mehr, beziehungsweise nur noch Hotelzimmer ab 300 Euro und mehr. Und das ist dann ja doch ein bisschen mehr, viel für eine Nacht, ne? Ja. Ja, wie seid ihr dann zu einer Privatunterkunft gekommen? Ja, durch eine E-Mail, ne? So hinschreiben und dann, ne? Glück haben. Ja, was heißt, kanntet ihr da jemanden oder habt ihr irgendwie eine Internetplattform oder was heißt das jetzt? Man kann ja nicht an irgendjemanden in Düsseldorf eine E-Mail schreiben und sagen, ich komme da morgen. Nee, übers Internet haben wir das gefunden. Über eine Plattform oder wie? Ich weiß nicht genau. Da war ich nicht für zuständig. Das habe ich nicht gemacht. Das richtig ist, weiß ich nicht. Und wie war das mit der Privatunterkunft? Waren da dann irgendwie die das da vermietet haben, die ganze Zeit auch da? Oder wie lief das dann? Ja, das war so eine ganz normale Familie, sehr nette und es war sehr schön. Ist natürlich viel, viel persönlicher als irgend so ein Hotelzimmer, war auch sehr, sehr gut. Ein schönes, großes Zimmer, gar kein Problem. Wenn man da die falschen Leute hat, kann das natürlich, wenn das alles ganz schmutzig und so ist, kann das natürlich auch unangenehm sein. Naja, also es war so ein Wohnviertel, wirklich so ein schönes Wohnviertel, wo dann auch, also auch so ein bisschen außerhalb der Stadt mehr, wobei natürlich in Düsseldorf immer noch ein Ticken größer ist, aber... War ein sehr schönes Wohnviertel, man merkt auch an den Leuten, die da wohnen, noch auch an den Häusern, dass da die Leute schon ein bisschen mehr Geld haben. Also, war sehr schön. Und ihr hattet bei denen dann ein Zimmer für euch alle drei? Ja, war aber ein sehr, sehr großes Zimmer. Mit einem oder zwei Betten, oder was? Ja, drei Betten, ja. Und dann so Klappbetten, oder wie? Zwei normale und ein so ein hingestelltes halt so ein, ne? Und ihr seid ja dann erst um eins da hingekommen. Habt ihr dann einen Schlüssel gehabt oder mussten die euch dann reinlassen oder wie ist das abgelaufen? Ja, da haben wir dann geklingelt und dann haben die uns reingelassen, ne? Die waren also dann um eins auch noch sozusagen auf. Mussten sie ja dann. Ja, wir sind nicht um eins angekommen, also wir waren um... als wir wieder da waren. Da hatten wir einen Schlüssel und da sind wir dann einfach reingegangen. Ja, das geht ja dann. Das wollte ich nur wissen. Ja, ja. Aber nicht essen, das habt ihr dann am Bahnhof gemacht. Genau. Weil manchmal gibt es das mit diesen Gastfamilien, das gibt es ja hier in Hannover auch, wenn Messen sind, dass dann die Gastfamilien zusätzlich noch Frühstück anbieten. Nee, das gab's nicht, aber dafür hatten wir da einige andere Sachen im Hotelzimmer, noch so ein bisschen Freigetränke einfach das rumstehen und sowas. Ja, kein Hotelzimmer. In dem Zimmer. In dem Zimmer, ja. In der Privatunterkunft. In dem Zimmer. Ja. Ja. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, das waren jetzt alle Fragen. Jetzt ist irgendwann auch gut. Jetzt bügel ich auch nur noch ein Hemd und dann ist so langsam Zeit für mich, mal Abendbrot zu essen. Okay, dann warten wir noch, bis dein Hemd gebügelt ist und dann darfst du, wenn du nichts weiter zu sagen hast, diese Sendung schon abschließen. Darauf musst du nicht warten, weil das dauert, weil ich fange jetzt noch ein Hemd an. Das habe ich jetzt gerade aus dem Schrank geholt. War nämlich schon trocken. Das musste jetzt nur noch gebügelt werden. Das dauert jetzt ungefähr Ehrlich? Ja, sicher. Uiuiui. Ja, dann sind wir jetzt so dreist. Ja, was meinst du, weshalb ich diese Bügelei immer bei unseren super langen Sendungen mache? Ja, dann kann ich das jetzt sogar verstehen. Also, wie viele Hemden schaffst du denn so? Sechs Hemden? Ja, so 5, 6 Hemden. Und dann habe ich auch für die Woche genug Puffer, wobei ich habe jetzt ein bisschen vorgearbeitet und ich habe noch ein bisschen was hier an Reserven hängen und ich deshalb habe ich nur noch 4 ungebügelte Sachen. Ist ja der Wahnsinn. 15 Minuten für ein Hemd zum Bügeln. Ich glaube, mache ich nachher noch was. Mal gucken. Ja, dann sind wir jetzt auch so dreist. Auf 15 Minuten Hemdbügeln warten wir jetzt wirklich nicht mehr. Dann darfst du jetzt auch die Sendung abschließen. Ich sage auch schon mal Tschüss und nächste Woche sind wir dann wieder etwas kompetenter da. Dann haben wir dann auch die Sendung größtenteils geguckt. Eine Sache wollte ich und noch dann machen wir auch noch Tough Enough von letzter Woche. Fällt mir gerade ein. Passt auch in das Thema unserer Sendung, weil wir setzen uns ja mit Kampfsport auseinander. Und zwar, Arthur Abraham hat gestern verloren, seinen Kampf. Der lief dann irgendwie im Fernsehen nach, wohl noch, weil das in den USA eine Übertragung war, nach dem Eurovision Song Contest, aber das war mir dann zu spät, habe ich nicht geguckt. Habe ich mir vorhin die Zusammenfassung angeguckt, was schade war, weil er war ein bisschen besser, jedenfalls am Anfang, ist dann aber wieder in alte Fehler verfallen. Also Arthur Abraham als bekannter Boxer aus dem deutschen Boxstall. Und ich weiß nicht, hast du den aktuellen Stern? Nein, natürlich nicht. Der aktuelle Stern ist recht interessant, weil da ist ein Artikel aus dem Hintergrund Kampfsport ist sehr interessant, weil da ist ein Artikel zum Thema Doping drin. Aha. Bei Bodybuildern im Wesentlichen. Das heißt im Wesentlichen also geht es darum, dass auch immer mehr Privatleute, nicht nur jetzt die irgendwie Wrestler werden wollen und deshalb sich so aufpumpen müssen, sondern auch Privatleute sich, die sind sonst normal im Fitnessstudio trainieren, anfangen sich mit dem Zeug voll zu spritzen oder Tabletten zu schlucken, damit sie immer mehr Muskeln bekommen. Ach hier. Da Doping, das Schicksal zweier Männer, die für ihre Muskelsucht zu viel riskieren. Aha. Bitte? Ja, ich habe das jetzt gerade gesehen. Ich bin jetzt hier gerade mal in dem Stern E-Magazin, in der Vorschau. Ach so, ja, kannst du dir ja da auch online. Stimmt, dazu musst du ja gar nicht an den Kiosk. Ich gehe mal in den Kiosk, weil ich im Moment so wenig Fernsehen gucke, dass mir diese Sternbeilage als Fernsehzeitung reicht. Und dann habe ich mal gleich auch noch eine Zeitung mit ein paar Artikeln. Da waren diesmal ganz interessante Artikel. Aus der Kampfsportsicht war noch ein Artikel über eine Boxerin, die von ihrem, Stiefvater erschossen wurde. Kampf angeschossen worden ist. Die war auch Weltmeisterin, auch aus dem deutschen Boxstall. Aber glaube ich in Beirut oder so geboren und ist auch ein ganz guter Artikel. Der Artikel ist sogar noch ein bisschen besser als dieser über die Doping-Leute. Also aus Kampfsportsicht ist der Stern diese Woche durchaus lesenswert. Trotzdem werde ich mir jetzt gerade einmal live den Spiegel kaufen. Da gibt es die Geheimakte Love Parade mit einer Spiegel-TV-Dokumentation. Kaufen. Wie ist denn das, wenn du das live kaufst? Weil die Dokumentation, die sind ja üblicherweise dann als DVD-Beileger an dem Heft dran. Kriegt man das, wenn man das elektronisch dann kauft, auch irgendwie als Download? Ja, es gibt bei der elektronischen Ausgabe des Spiegels sogar noch mehr Videos. Also da gibt es jede Woche eine bestimmte Menge mit einer TV-Dokumentation im Mittelpunkt. Kann man dann die Videos nur als Stream online gucken oder kann man sie sich runterladen und irgendwo dann gucken, wo man auch keine Netzverbindung hat? Das kann man beides machen, aber ich gucke das immer über Internet, weil sonst habe ich da immer zigtausend MB auf dem iPad, das ist so schon genug. Die DVDs, die dabei liegen, das sind ja immer so Längen von so circa 70 Minuten. Ist das bei den Videos, die man da online abruft, auch oder sind die kürzer? Das ist unterschiedlich. Also insgesamt sind das, denke ich mal, immer so Stunde plus diese Dokumentation, die im Mittelpunkt steht, die ist unterschiedlich lang. So, jetzt hängt er gerade. Das ist natürlich immer sehr erfreulich. Ja, ich bin jetzt auch hier fast mit meinem letzten Hemd soweit. Also. Ja, das waren aber keine 15 Minuten. So, Thomas, dann darfst du jetzt... Oh. Vielleicht freue ich mich auch nur, dass ich fast soweit bin. Jetzt, aber noch gar nicht. Jetzt war der Kauf erfolgreich, jetzt können wir den herunterladen. So. Dann mach das mal und dann viel Spaß beim Lesen. Achso, liest du gerade noch ein interessantes Buch? Dieses Hellensommer, wo du eine Kritik zugeschrieben hast, das hatte ich auch schon interessanterweise mal in der Hand. Da dachte ich, ach, guck mal an. Aber ich hatte es mir dann nicht gekauft und ich weiß nicht, ob es das als EPUB-Download bei Libri gibt. Also da würde ich wirklich mal drüber nachdenken. Ich glaube, das könnte dir durchaus gefallen. Ich habe mir gerade einen Ansatz gekauft. Ich habe nämlich gestern habe ich angefangen, Der Takt zu lesen. Das Ui, das ist auch gut. Vorher mitgenommen. Und das ist sehr, sehr gut. Nach 20 Seiten, das hast du doch schon mal gelesen. Du hattest das ja auch mir gesagt. Das hast du doch schon mal gelesen. Habe ich gesagt, nee, das habe ich doch noch nicht gelesen. Und ich habe es tatsächlich nach 20 Seiten, als diese Frau da entkommen ist und da ins Auto einsteigt, da wusste ich schon, das hast du gelesen. Ja, musst du das lesen nehmen. Weil ich aber in letzter Zeit so viele Fachbücher gelesen habe und unbedingt jetzt wieder einen neuen Roman anfangen wollte, um mal ein bisschen Abwechslung dazu haben, habe ich mir dann noch für meinen E-Book-Reader einen Roman gekauft. Mhm. Welchen? Der heißt Sonnenwende. Okay. Das ist so eine, auch kein Krimi, sondern halt auch so eine normale Erwachsenengeschichte halt. Ja, mit irgendwie so drei Freunden, die so durchs Leben gehen und das ein oder andere dann zusammen erleben. Mhm. Ja, ich habe auf der Zugfahrt hin nach Düsseldorf auf den ersten 45 Minuten dann endlich Still Missing, kein Entkommen durchgelesen. Ein sehr, sehr guter Thriller, nur zu empfehlen. Ja, habe ich jetzt, als du mir das erzählt hast, habe ich mal drauf geachtet. Den haben sie auch sogar beim Marktkauf im Supermarkt, da wo immer diese Top Ten stehen. Haben ja, den gibt es wirklich überall und der ist auch wirklich sehr zu empfehlen. Und dann habe ich jetzt angefangen, das gab es für 99 Cent als Kindle Edition E-Book und das gibt es wohl auf der Seite dieses Autoren auch kostenlos. Der hat wohl einen Blog, dieser Autor, und das ist so eine Fortsetzungsgeschichte, die der dann auf seinem Blog veröffentlicht hat, und dann kam das halt nochmal als Buch raus. Das hat jetzt wohl auch eine richtige Buchlänge. Untoddämmerung nennt sich das, und das habe ich angefangen. Das ist, muss ich sagen, einfach geschrieben und das lässt sich auch so runterlesen, ist aber sehr, sehr gut. Deutscher Autor oder amerikanischer Autor? Ich gehe mal davon aus, dass ein Deutscher ist, ganz stark. Wie heißt er denn? Andreas Stettner ist es, glaube ich. Ja, das klingt sehr deutsch. Ja, das ist ja interessant und das liest sich sehr gut. Da soll wohl, ich habe das bei Amazon gesehen, ich hatte da mal in die Biografie des Herrn reingelesen, da soll wohl dann bald auch der nächste Teil von kommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Für 99 Cent kann man da ja wirklich nichts sagen. Man hätte sich das jetzt auch kostenlos runterladen können, aber die symbolischen 99 Cent für Qualität zahlt man dann natürlich auch gerne. Ja. Ja, das soweit von mir. Ja, hast du dir denn noch, als ihr in Düsseldorf wart, Musik gekauft? Hattest du eine Chance, da in den Saturn oder so zu kommen? Nee, du, wir hatten da ja so viel Zeit, hatten wir ja auch nicht. Man muss ja zum Song Contest pünktlich und nein. Ja, ich weiß ja nicht, wann ihr losgefahren seid. Wenn ihr jetzt früh morgens losgefahren seid, hättet ihr ja noch 3-4 Stunden, um in der Stadt zu kommen. Nee, sind wir nicht. Also wir haben da nichts weiter geguckt. Zumal man, ich weiß auch nicht, ich glaube in die Innenstadt, da hätte man noch ein bisschen gebraucht. Ja, das ist in den größeren Städten ja mal, das kennen wir ja auch von unseren Fahrten, das ist ja dann doch immer ein bisschen Fahrerei und 2 Stunden Zeit muss man da mindestens einplanen, denke ich. Ich werde jetzt gerade einmal gucken, wie lang die Spiegel-TV-Doku von der Love Parade denn ist, denn jetzt ist der Spiegel gerade fertig runtergeladen, dann könnte ich dir das noch beantworten und dann sind wir auch durch. Die geht 16 Minuten, diese Doku. Was bezahlst du denn eigentlich für die Ausgabe des Spiegels online? 3,99. Also aktuell, bei dem aktuellen Zeitschriftenpreis 1 Cent weniger als in der gedruckten Form. Wie bezahlst du denn das? Weil über das iTunes-Konto. iTunes. Und das hast du denn, läuft das alles dann über die Kreditkarte von Sonja oder wie läuft das? Ich glaube, momentan läuft das über das Bankkonto. Und wird dann abgerechnet, weil du kannst ja jetzt nicht für, weiß ich nicht, 700 Euro im Monat da irgendwie Sachen einkaufen. Das ist richtig, das habe ich ja auch nicht vor. Und das wird dir vom Taschengeld abgezogen oder wie läuft das? Ich habe nicht vor, da Dinge für 700 Euro abzurechnen, das läuft schon alles. Nee, das ist klar, aber gibt es dann eine Abrechnung mit gegenüber deinem Taschengeld? Mal davon ab, ja, also Taschengeld, jein. Also gar nicht. Ja doch, aber indirekt, also. Es wird dann natürlich abgerechnet, ja. Direktes Taschengeld, was ist denn indirektes Taschengeld? Nee, ist egal, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Also ich kriege Taschengeld, ja. Aber das Taschengeld, das geht direkt auf mein Konto da. Also indirekt so weit, dass ich das nicht in die Hand bekomme. Es geht auf mein Konto und es wird da gelagert. Ach so, du kriegst, weil du das sonst alles ausgibst. Du kriegst gar kein Taschengeld auf die Hand. Nee, das ist ja kein Problem. Das wäre ja nicht das. Aber ich kaufe ja sowieso eher bei Amazon. Davon her würde mir das Geld in der Hand jetzt auch wenig bringen. Kaufst du überhaupt noch irgendwas im Warenleben? CDs, wenn ihr bei Mediamarkt oder so seid? Kommt vor, ja. Hin und wieder mal. Meistens aber über Amazon. Was nimmst du denn da für Geld, wenn du kein Taschengeld kriegst? Kriegst du das alles bezahlt, oder? Da nehme ich dann Spielgeld, das ist auch ganz praktisch. Oder auch Falschgeld, damit kann man auch ganz gut mit bezahlen. Das nehm mal ernsthaft, kriegst du dann was von, musst du dann von deinem Taschengeld bezahlen? Nee, oder ich bekomme ja dann diese ganzen CDs von Eltern? Ich bekomme ja auch durchaus hin und wieder mal Geld von anderen Leuten zugesteckt, Oma und Opa und so weiter. Ich habe hier auch noch 10 Euro gerade liegen, sehe ich so. Da kann man dann auch mit bezahlen. Ansonsten Falschgeld ist wirklich auch eine gute Variante. Geld nimmst du dann. Genau. Ja, das wollte ich ja nur wissen. Und das Geld dessen... Hast du denn auch so eine Monatsübersicht, wie viel Geld du im Monat ausgibst? Relativ, ja. Ich kriege ja E-Mails, ne? Wenn ich was bei iTunes kaufe, kriege ich eine E-Mail und das rechnet sich dann. Und wie viel gibst du so im Monat aus? Das sind private Dinge, da brauchen wir, glaube ich, hier in der Sendung nicht drüber reden. Ist aber schon interessant. Ja, interessant vielleicht. Da könnten wir vielleicht mal in der 92. Ausgabe drüber reden, aber jetzt nicht. Also in der nächsten Ausgabe machen wir mal Finanzberatung für Teenager. Mirko wird als erstes dabei seine Ausgaben und Einnahmen offenlegen. Nee, ich glaube, da bin ich kein gutes Beispiel für. So, und damit beenden wir unsere heutige Ausgabe. Thomas kann jetzt mal seinen Spruch sagen. Ich glaube, mit dem Hemd dürfte er jetzt auch so langsam durch sein. Ja, ich fange jetzt wir an, sind meine jetzt... Brötchen hier aufzuschneiden. Und wir sind jetzt doch wieder auf einer recht ordentlichen Länge. Auch wenn wir das eigentlich nicht wollten und beabsichtigt hatten, da habe ich doch wieder Spaß mit dem Hochstellen. Aber wir haben auch nicht viel Inhalt zu bieten dieses Mal. Nee, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, das war jetzt doch eine ganz nette Inhalt Ausgabe. Inhalt ist auch überbewertet. Das sieht man ja beim Spiegel. Da wird es ja auch immer weniger Inhalt und immer mehr Bilder. Ja, das stimmt. Das stimmt ehrlich gesagt wirklich. Ich habe mir gar keinen Spiegel gekauft. Ich habe den Spiegel ja von dir bekommen. Da dachte ich auch, ach, das sind ja wieder viele Bilder. Also auf dem iPad merkt man das ja nicht so. Ja, ich finde auch, dass sich Spiegel, Stern und Fokus da ein bisschen annähern. Stern und Fokus waren ja sowieso immer schon ein bisschen weniger textlastig als Spiegel, aber Spiegel scheint da auch ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ja, was heißt hier annähern? Also ich finde das eigentlich ganz okay, weil der Spiegel ist sowieso immer eine ganze Menge zu lesen für so eine Woche. Also davon her habe ich kein Problem mit. Seit es das Internet gibt, haben die Leute nicht mehr so viel Zeit und Geduld, so jetzt 30-seitige Titelartikel zu lesen. Die haben ja teilweise da Titelgeschichten gebracht, da hätte man in den 70er Jahren ein ganzes Taschenbuch rausgemacht. Mhm. Von daher ist das jetzt vielleicht für die Zeiten ganz angemessen, dass sie das ein bisschen kürzer machen und dafür dann ein paar Bilder damit da reinpacken. Ja, ja, diese Woche gibt es ja das Titelthema zu der Love Parade, das könnte ganz interessant sein, da werde ich dann heute Abend wohl mal anfangen zu lesen. Ja, ich werde mir noch den Stern, glaube ich, da habe ich noch 2-3 Artikel, die werde ich noch lesen. Dann bin ich so mit dem durch dann für diese Woche. Und dann werde ich noch ein bisschen entweder Sonnenwende lesen oder Hall of Fame gucken. Ich glaube fast, ich werde ein bisschen Hall of Fame gucken. So, das wird jetzt leicht uninteressant und ich weiß auch nicht, was bei dir im Hintergrund all passiert. Wieso wird? Das ist eigentlich schon seit einer Stunde uninteressant. Was ist denn, stehst du auf dem... Ach so. Noch einen Schnellkaffee. Das klingt sehr interessant. Ich dachte, du stehst auf dem Balkon und da ist Verkehr, aber egal. So, Thomas, dann darfst du das... der Wasserkocher. Dann darfst du dich jetzt noch für einen Titel entscheiden, den ich dann auch auf jeden Fall hundertprozentig nehmen werde. Mirkos Finanzübersicht. Das ist ja der Titel für die nächste Woche. Ach so, Zwölf Punkte, aber nicht für uns. Statt zwölf Runden, 12 Punkte. Damit hast du die Verbindung zwischen Wrestling und Eurovision Song Contest. Das ist der Wahnsinn. Also 12 Punkte gibt es für uns diese Woche auf jeden Fall nicht. Das war eher so ein bisschen in die Richtung 4 Punkte. Gnädig bewertet. Wer ist denn eigentlich letzter geworden? Ich weiß nicht. Spanien war lange Zeit hinten. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Ach, sag mal übrigens, wie viele Punkte hat denn eigentlich Lena am Ende gekriegt? Die war über 100 Punkte, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube fast nicht. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Auf die Punkte habe ich nicht so genau geachtet. Kannst du nochmal ganz schnell gucken? Weil das ist wichtig. Ich sag dir gleich auch, warum das wichtig ist. Das ist schwierig zu gucken. Wieso? Du hast doch dein Internet vor dir. Geh doch mal auf spiegel.de und geh in diesen Artikel, weil da habe ich gelesen, da ist da so eine Tabelle mit den genauen Punkteständen und so. Ich hab's nur vergessen. So sagt man das dann. So. Und die Sendung zieht sich hin. Also wir werden hier heute noch auf anderthalb Stunden kommen und das Internet ist auch wieder unschlagbar langsam. Der Artikel ist immer noch auf der Startseite vom Spiegel. So, Steinbrück Eigentor. Und jetzt kreuzigt sie. Platz 10 für Lena. Nee, also eine Tabelle sehe ich jetzt gerade nicht so. Ganz unten beim Artikel. Ja, ganz unten. So weit geht der Artikel gar nicht. Nee, also hier ist nichts. Ich kann in den Artikel reinklicken und da war, als ich heute gelesen habe, heute Vormittag war ein Artikel und da war ganz unten von jedem einzelnen Land die Platzierung und die Punktezahl. Und ich meine, Lena war über 100 Punkte. So, dann gibt es hier noch eine Analyse. Dann gucken wir hier mal rein. Hier. Deutschland. 107 Punkte. Ja, sehr gut. Da freut er sich. Willst du wissen, weshalb? Ja, bitte. Ich habe mir vor einiger Zeit bei Galeria Kaufhof einen Anzug gekauft und da habe ich einen Warengutschein bekommen, bei dem man eine Gutschrift bei dem nächsten Einkauf bekommt, in Abhängigkeit von der Punktezahl, die Lena beim Finale des Eurovision Song Contests erzielen wird. Da gibt es für 0 bis 99 Punkte 5 Euro und von 100 bis 199 Punkte 10 Euro. Und dann wäre es nochmal weitergegangen mit 15 und 20. Aber das heißt ja, der Warengutschein ist dann auf jeden Fall mal 10 Euro wert und nicht nur 5. Schon sehr interessant. Ich sehe jetzt auch gerade Georgia mit... Dann könnte ich mir ja eigentlich eine aktuelle CD kaufen und statt 15 bezahle ich dann halt nur 5 Euro. Ja, ist doch schön. Georgia ist auf Platz 9, Irland auf Platz 8. Das ist ganz interessant. Oh ja, da kommen wir auch die Schweiz. Schweiz fand ich eigentlich ganz gut. Da dachte ich noch, die könnte da war vielleicht was bringen. Na, schade. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Anna Rossinelli. Ja, Enough for a while. So, da möchten wir heute aber jetzt wirklich schließen. Das wird jetzt wirklich viel zu viel. Jetzt wollen wir mal schließen hier. Mein Wasser hat jetzt gekocht und ich werde jetzt hier anrufen. So, Thomas, mach mal zu. Palim, palim.